promises, never make promises, nothing they promise at all. Oh, when we fight, we fold. Oh, when we fight, we fold. We fight, we fold. Never make promises, never make promises, nothing they promise at all. Oh, when we make promises, never make promises. Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, Anfang November fand in München, unter anderem von dieser Redaktion organisiert, eine Veranstaltung unter dem Titel Gesellschaftskritik in der Pandemie statt. Eingeladen waren Thomas Ebermann, der vor kurzem sein Buch Störung im Betriebsablauf – systemirrelevante Betrachtungen zur Pandemie veröffentlicht hat, und Wolfgang Hien, Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler und Autor der Studie Die Arbeit des Körpers von der Hochindustrialisierung bis zur neoliberalen Gegenwart. Links zu beiden Publikationen finden Sie auf unserer Webseite www.17grad.net. Aufbauend auf der Eingangsfrage, ob es sich bei dem staatlichen Agieren im Zuge der aktuellen Covid-Pandemie um Staatsversagen handelt, entwickelte sich ein dialogischer Abend, dessen Essenz wir Ihnen in dieser Sendung anheimgeben wollen. Es ist also von meinem Standpunkt aus, wenn ich sozusagen mir vorstelle, wie ein bürgerlicher Staat agiert und agieren sollte, hat dieser Staat durchaus einen Modus des Agierens gefunden, der es ermöglicht, dass diese Gesellschaft im Sinne des Kapitalismus weiter funktioniert. Und wie wir sehen, gar nicht so schlecht funktioniert. Also der Kapitalismus macht Profite, gerade in den sogenannten schwierigen Bereichen, im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, gibt es inzwischen zweistellige Profitraten, zumindest der privaten Investoren. Also Besseres kann sich der Kapitalismus nicht wünschen, und insofern funktioniert der Staat in diesem Sinne sehr gut. Es ist natürlich jetzt, wenn man es von einer anderen Perspektive aussieht, auch eine Art von Biopolitik, dass zumindest die Teile der Gesellschaft, die keine Mehrwertschöpfung mehr beibringen können, nämlich insbesondere Kranke und Alte, das hier durchaus toleriert wird vom bürgerlichen Staat, 95.000 Tote. Das ist aber für einen bürgerlichen Staat durchaus hinnehmbar. Es ist ja nicht der Kernbereich der Facharbeiterelite in den Automobilbetrieben betroffen. Und da würde es dann schon ein bisschen anders aussehen, wenn hier ein deutlicher Einbruch von Krankheitsereignissen wäre. Dieser Staat hat sozusagen einen mittleren Modus gefunden, mit dieser Krise umzugehen. Der Staat hat sozusagen die Aufgabe, diese Kapitalakkumulation sowohl durch die Bewirtschaftung des Menschenmaterials der Subalternen als auch durch die Beschneidung und Privilegierung von besonders wichtigen Sektoren des ökonomischen Geschehens zu gewährleisten, und aus diesem Geschehen finanziert er sich auch. Er hat also nicht die Freiheit, mal so zu sagen, ach, das mache ich jetzt mal 2-3 Jahre nicht, sondern das bedeutete tatsächlich Staatsbankrott. In dem Sinne ist der Staat nur bedingt handlungsfrei und nicht autonom gegenüber dem ökonomischen Akkumulationsgeschehen. Im Mittelpunkt für so eine exportorientierte oder weltmarktführende Nation wie Deutschland steht dabei, dass der Staat die Aufgabe hat, Siege in der Weltmarktkonkurrenz zu befördern und zu organisieren, unter anderem durch die Subvention zukunftsträchtiger und die Vernachlässigung untergangsgeweihter Sektoren des ökonomischen Geschehens. In dem Sinne hat der deutsche Staat gut funktioniert. Es gab ja durchaus nach der Schweinegrippe-Epidemie und anderen Ereignissen und SARS-1 durchaus Arbeitsgruppen auch im Umfeld des Robert-Koch-Instituts, die dann gemeinsam mit verschiedenen Expertinnen und Experten Pandemiepläne ausgearbeitet haben. Und die wurden 2011, waren die schon fertiggestellt, 2012 allen Bundestagsabgeordneten ein dicker Packen an analytischen Ausarbeitungen zugestellt und einschließlich auch die Fraktion der Linken. Ne? Und ich glaube, es ist zu befürchten, ich glaube, ich darf behaupten, dass kein einziger Bundestagsabgeordneter sich damit befasst hat. Es wurde abgelegt sozusagen unter irgendwelchen Ablagen oder gleich weggeschmissen, denn es gab ja so die Vorstellung, das kann uns ja hier nicht mehr passieren, wir haben ja irgendwie jetzt, sind ja irgendwie geschützt oder so etwas. Aber da waren ja schon durchaus Berechnungen drin und vor allen Dingen war da eines drin. 2012 wurde ganz klar gesagt, wir müssen in den Altenpflegeheimen uns vorbereiten, wir brauchen viel, viel mehr Schutzmaterial. Wir müssen die Menschen, die dort arbeiten, das Pflegepersonal, müssen wir schulen. Wir brauchen Hygienebeauftragte, wir brauchen sogar Hygienekommissionen in jedem Heim. Wir müssen die ambulante Pflege mit Hygieneregeln ausstatten und mit Vorbereitungsschulungen ausstatten. Wir brauchen in den Intensivstationen, aber auch in den Normalstationen, müssen wir mehr Räume schaffen, um Abtrennungen vornehmen zu können. Das steht da alles schon drin. Mit dem Staatsversagen nochmal, also wovon, meine, ich bin fest davon überzeugt, dass du recht hast, solche Drucksachen gehen so durch und das ist so. Und um das noch einmal anzumerken, ich halte mich für einen ziemlich aufmerksamen Leser der linken Publizistik. Ich erinnere mich auch an keine oder keine längeren Artikel, die die Erkenntnisse, die wir uns nachträglich angeeignet haben, ausgebreitet hätten. Es gab keine linke, ich will nicht sagen, dass ich mal einen Artikel, der sehr versteckt ist, übersehen kann oder so etwas, ne? Aber in meinen Leib- und Magenzeitungen war eine solche Pandemie nicht angekündigt als Möglichkeit. Deswegen, ich versuche immer nicht auftrumpfend zu sein, auf den Gebieten, wo ich davon ausgehe, dass alle Ideologie und Gesellschaftskritik, so wenige wie wir sind, die dieses Geschäft betreiben, leiden an permanenter Überforderung. Ich ganz bestimmt. Und diese Überforderung ist manchmal unsere Entschuldigung oder Ausrede, dass wir etwas nicht gesehen haben. So. Der Begriff des Staatsversagens, das ist sozusagen zugeschnitten auf den konformistischen, sich investigativ dünkenden Journalismus, der in seiner Struktur antiaufklärerisch ist. Gehen wir davon aus, dass der Kapitalismus und die kapitalistische Produktionsweise Bedarf eines komplett unangemessenen, möchte ich sagen, historischen Optimismus. Das lautet, das werden wir schon in den Griff kriegen, wenn es soweit ist. Und zur Katastrophe gehört der gute Katastrophenplan. Und dann verführen wir die Debatte darauf, dass man jetzt über vergossene Milch nicht reden solle und dass doch die Hilfsmaßnahmen oder die Staatsmaßnahmen zur konkreten Sache jetzt zur Debatte stehen müssen und nicht die Ursachen. Ganz Japan ist darauf verpflichtet, dass es da keine schweren Erdbeben geben wird. So, das müssen die sein, sonst können sie ihr Akkumulationsregime nicht aufrechterhalten. Kapitalistische Produktionsweise kann die langfristigen Folgen letztlich nur mit dem Green New Deal begegnen, aber letztendlich nicht beherrschen. Das ist der eine Punkt, dass diese Unmöglichkeit, und die führt dazu, dass wir jeweils in einen Rhythmus von Katastrophe und Katastrophenplan geraten. Es war doch unerträglich nach diesen schweren Unwettern, überhaupt bürgerliche Kommentare oder gar sich Talkshows anzugucken. Also wie systematisch da weggeredet wurde, die Ursachen und wie akribisch und erfreut der Journalismus mit, warum Haben die Sirenen nicht geheult? Brauchen wir wieder manuell? Hat der Landrat versagt? Warum sind die zu spät gewarnt? Wir müssen jetzt nicht mehr so flussnahe bauen. Wir müssen jetzt alle städtebaulichen Experten, die dafür sorgen, dass wir uns die Illusion machen können, dass es auch etwas flussentferntere Bauweisen geben kann, dass die Naturkatastrophe in diesem Fall durch den Klimawandel handelbar ist. Und diese Handelbarkeit ist einzuklagen und da in den Widersprüchen, das ist eben das Gegenteil von Staatskritik. Da blüht eben die ganze Dummheit des bürgerlichen Journalismus richtig so auf. Ne? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hattest vorhin gesagt, die Linke oder in der linken Zeitungen oder gesellschaftskritischer Presse und den Zeitschriften sei da wenig zu lesen gewesen. Ne? Das Problem ist, und solche Leute oder solche Stimmen seien ja nicht zu sagen, zu hören gewesen. Das Problem ist natürlich, es gibt schon seit SARS-1, also schon seit 22 Jahren, so eine weltweite Diskussion von kritischen Ökologen, die auch weltweit, die man zur linken und kritischen, gesellschaftskritischen Naturwissenschaft auch zählen kann. Es gibt auch kritische Virologen, Infektiologen, die darauf hingewiesen haben, auf genau diese Punkte, die du genannt hast, ne? Massentierhaltung, Verkleinerung von Gebieten, in denen Wildtiere leben, eine zunehmende Nähe des Menschen zu Wildtieren und vor allen Dingen die Zerstörung von Urwaldgebieten, in denen sozusagen noch natürliche Räume sind. Da brauchen wir ja nur den Amazonas und die ganze Diskussion sich nochmal wachzurufen. Und dass das ein Zusammenhang ist mit Klimawandel, mit neuen biologischen Entwicklungen, zu denen eben auch Viren gehören. Ne? Viren sind ja im Prinzip Teile von Erbmaterial, die sozusagen ihre ursprünglichen Grenzen verlassen und anfangen zu springen. Und das tun sie dann, wenn bestimmte Lebensräume von Tieren und Pflanzen beengt werden und bestimmte Veränderungen, die der Mensch jetzt in Anführungsstrichen als Abstraktum, sozusagen kapitalistische und imperialistische Entwicklungen sozusagen mit dieser Welt und dieser Oberfläche dieses Planeten machen. Und das weiß man seit mindestens 20 Jahren. Und ich bin überzeugt, wenn man weiter zurückgeht, dass da schon gute Argumente und gute Analysen zu finden sind. Nur, dass diese Leute auch innerhalb der Linken nicht wirklich ernst genommen worden sind und diese Leute dann auch nicht in den Talkshows auftreten und auch bis heute nicht gefragt werden. Viel zu wenige Interviews mit solchen wirklich tollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu lesen sind, die das eigentlich sozusagen schon von der SARS-1-Epidemie und Pandemie her entwickelt haben. Es gibt sogar in China selbst Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das thematisiert haben und die natürlich sowohl von ihrer eigenen Regierung wie aber auch von den bürgerlichen und kapitalistischen Regierungen unterdrückt werden und nicht gehört werden. Ne? Also das heißt, Wissen wäre schon da. Von daher würde ich sagen, in der Linken waren schon Stimmen da, aber sie kamen nicht durch. Und die Linke und vor allen Dingen die organisierte Linke, die Linkspartei, hat das nicht begriffen und nicht verstanden, dass das eigentlich wichtig gewesen wäre, frühzeitiger zu thematisieren. Und insofern also ist ja natürlich umso mehr, als wir jetzt das angesprochen haben mit der Klimakatastrophe und dem Zurückdrängen natürlicher Lebensräume, umso mehr ist diese Frage, ist das jetzt eine Naturkatastrophe, zu beantworten. Nein, das ist keine Naturkatastrophe, es ist eine gesellschaftlich erzeugte, weltweite, globale Katastrophe. Und das ist nicht die letzte. Und das ist natürlich, ja auch in meinen Augen, das sehe ich genauso wie du, ist das so eine Art Lähmung, die weltweit die Linke ergriffen hat. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass die nächste Katastrophe auch kommen wird und die erzeugt ist, die nicht keine Naturkatastrophe ist? Das hat natürlich mit der politischen Schwäche der Linken weltweit zu tun. Dass wir so wenig. Ich kann sehen, dass die Leute neoliberale Ideologien haben, dass die Leute neoliberalen Geschwätz auf den Leim gehen. Ich kann sehen, dass unheimlich viele, also auch der klassische, sozusagen die klassische Arbeiterklasse, ne, dass da viele sagen, ach ja, so schlimm ist das alles nicht. Ja. Und wir haben dann die ganze Diskussion, ich komme ja ursprünglich aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, dass dann die ganze Diskussion losgegangen ist, auch nach wie vor anhält, auch in den Gewerkschaften, in bestimmten Belegschaften, Betriebsräte, die mich anrufen und sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm mit dem Corona, wieso müssen wir denn diese scheiß Maske aufziehen und was sagst du dazu? Und dann sage ich, ja, es ist eigentlich viel schlimmer, als du denkst, ja. Aber das wird nicht begriffen. Es wird nicht begriffen und es wird auch nicht begriffen, wir sprachen jetzt von den Toten, wenn ich das auch vielleicht mal ergänzen darf, von den 95.000 Toten sind 7.000 Tote Erwerbstätige unterhalb sozusagen von 60 Jahren. Das wird absolut dethematisiert, da spricht niemand in der bürgerlichen Presse davon, da sprechen die Gewerkschaften nicht davon. Was soll ich dazu sagen? Das ist aber ein Faktum. das ist ein Faktum, 7.000 sind gestorben, die noch im erwerbsfähigen Alter waren, alleine bei uns. Und ich will überhaupt nicht über andere Länder reden. Und wir haben Kontakte nach Brasilien, Freunde von mir, die sagen, dort ist die Dunkelziffer Faktor 5, Faktor 6 noch höher und vor allen Dingen in den Bereichen, wo die Leute diese prekäre Dienstleistungsarbeit leisten, von der auch wir hier sozusagen in Europa und in Deutschland profitieren. Die Zahlen stimmen ja gar nicht, die sind ja viel, viel höher, die wir haben. Und das sagt auch die WHO, die WHO alleine rechnet schon mit einer Dunkelziffer von Faktor 2 bis 3, ja, weltweit. Das sind also nicht 5 Millionen weltweit, sondern möglicherweise 10 bis 15 alleine von der WHO aus gesehen. Und ich persönlich glaube, dass es schon wahrscheinlich 50 Millionen sind. Wenn ich mir anschaue, in Russland haben wir genannt, wir haben osteuropäische Länder genannt und vor allen Dingen Afrika. In Afrika zählt gar keiner mehr. In der Republik Kongo sind 0,1% der Bevölkerung geimpft. Das heißt, da ist nichts. Und die Leute sterben wie die Fliegen. Und es zählt keiner mehr. Und darüber regt sich hier keiner auf. Ja, es ist, also der Einzige, der darüber gesprochen hat, ist zum Beispiel der Christian Drosten in einem seiner letzten Podcasts, wo er sagte, er kann fast nicht mehr schlafen, weil er über Afrika, weil er hat auch in Afrika gearbeitet eine ganze Zeit, weil er darüber nachdenkt, dass es eigentlich eine Unmöglichkeit ist. Und es ist nicht nur ein ethisches Problem, sondern es ist ein absolut grundlegend existenzielles Problem auch für uns, sagt er. Denn wenn da die Pandemie weitergeht, und da geht sie in Riesenschritten weiter, dann wird das auch uns, das wird das den ganzen Erdball ergreifen, und dann werden wir mit ganz anderen Problemen konfrontiert als die wir jetzt haben. Ja, dann höre ich dann aus vielen linken Bereichen die Nachdenkseiten, wie die alle heißen, und der Jofix in Hamburg und Gewerkschaftskollegen und auch von dem Express, Zeitschrift für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Zum Teil Kollegen und Genossen, die ich seit langem kenne, die dann sagen, ach, du bist ja noch schlimmer als der Drosten, du machst ja nur Angst und so, das ist doch alles ganz furchtbar, du willst doch nur dem Staat Vorschub leisten, dass er noch autoritärer auftritt. Nee, ich will diesen Staat überhaupt gar nicht, ich will einen anderen, ich will auch gar keinen Staat, ich will eine andere Art von Gesellschaft, die mit diesen Themen anders umgeht. Ich habe einige linke Publizistik als ein bisschen naseweiß empfunden und wollte mich da nicht einreihen, die zum Ausdruck gebracht hat, aber seit 2012, seit dieser berühmten Bundestagsdrucksache, wissen wir doch alle Bescheid. Und da dachte ich, das ist ein Mensch, der sich selbst für einen klugen Zeitgenossen hält, so schätze ich mich ja ein, wenn ich nicht gerade Schübe von mangelndem Selbstbewusstsein habe, das ist auch mal Richtiges auszusprechen, ob ich mich schäme oder nicht, das trifft so auf mich nicht zu. Ich will lieber sagen, als die ersten Nachrichten aus China kamen, hatte ich mit meiner Liebsten Urlaub in Dänemark und habe dem aus heutiger Sicht ungebührend wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aber das ist auch egal. Was entscheidend ist, ist, selbstverständlich ist das, was wir jetzt erleben, Bestandteil der Untergrabung der menschlichen Lebensmöglichkeiten auf diesem Planeten, verschiedene Facetten hat. Und wenn man so alt ist wie wir beide, Wolfgang, dann wissen wir haben diesen Prozess der Untergrabung sozusagen temporär an verschiedenen Beispielen immer wieder aufgearbeitet und hatten erkenntnismäßig so unterschiedliche Schwerpunkte. Wenn du die 80er Jahre nochmal nimmst, hat die sich anbahnende Klimakrise eher gegenüber den großen mörderischen Prozessen in der chemischen Industrie eine leicht untergeordnete Rolle gespielt. Nimmst du die 70er Jahre, haben wir diese Verunmöglichung sehr stark an die mörderischen Möglichkeiten der Atomindustrie und der Meiler gebunden. Und so, das wollte ich nur sagen, mit diesem Moment der Überforderung sind wir permanent konfrontiert und sich zu bemühen, nicht konjunkturell mitzuschreiben. Jetzt das alles ist und plötzlich kein Mensch mehr in der chemischen Industrie krepiert oder keine erhöhten Krebsraten mehr in den Umgebung von Atomkraftwerken sind oder sogar Leute, also auch Linke, sagen, die Atomkraft könnte doch einen Einsatz finden im Kampf gegen die Klimakrise. Was ja immer bedeutet, eine Sehnsucht nach der Prolongierung heutiger Produktionsweise und eine Sehnsucht, dass man in Wirklichkeit so etwas wie einen neuen gesellschaftlichen Reichtumsbegriff gar nicht braucht, weil im Großen und Ganzen die Mühle so weiter drehen kann wie jetzt mit technologischer Veränderung. Und diese Annahme ist grundfalsch und wohnt dem Kapitalismus inne. Diese Annahme ist nicht einzulösen. Es gibt keine technische Lösung. Auf uns lastet ferner, also außer dieser permanenten Behauptung, ihr müsst eure Ansprüche relativieren, die Möglichkeiten der Reichtumsproduktion sind noch nicht so weit und außerdem, wenn es uns mal gehört, dann verschwinden ja alle Probleme. Auch das ist jetzt persiflierend zu kurz gefasst. Das hat sich durchaus kombiniert, auch das müssen wir doch ehrlich und nicht in diffamatorischer Absicht aussprechen. Es gibt eine linke eugenische Tradition. Es gibt eine linke Tradition der Verbesserung, der Hoffnung auf die Verbesserung des Menschenmaterials. Und das sind sehr praktische Fragen auch. Ne? Und es gibt drittens einen Erziehungsprozess der unteren Schichten der Gesellschaft, weit über 100 Jahre verfolgst du da, der einen Fremdzwang in einen Selbstzwang transformiert hat. Der Fremdzwang ist ziemlich klar, entschlüsselbar und bleibt für immer Skandal. Der lautet, der Mensch, der von extremer Armut, Hunger und Verhungern bedroht ist, er ist gezwungen, nahezu jede Arbeit anzunehmen und in die Region, wo die wahre Arbeitskraft nachgefragt ist, umzusiedeln. Das ist das sinnliche Erlebnis des Auftauchens so vieler Menschen, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Und dies ist ein Skandal. Er muss seine Arbeitskraft verkaufen und das ist der Kern der Unfreiheit, ob die Gesellschaft nun diktatorisch oder bürgerlich-demokratisch verfasst ist. Das ist der Kern der verwalteten Welt oder, um auch noch mal die schöne alte Vokabel der demokratischen Diktatur der Bourgeoisie kennzeichnet. Aber zugleich, neben dieser Notwendigkeit, die unhintergehbar ist, findet ein Erziehungsprozess statt, eine Transformation in Selbstzwang, in dem, wie du schreibst, sozusagen die Verwundungen, die Beschädigungen des Arbeitslebens wie Orden getragen werden und gegen die Schwachen sich wenden. Eine Selbstheroisierung, die gleichzeitig dazu führt, dass der ängstliche Mensch, der ich sein will und mit dem ich sympathisiere, der nicht will, dass wo gehobelt wird, nun mal Späne fallen und wie diese ganzen Floskeln alle heißen, selber in der Arbeiterkultur in eine Art Abseits gekommen ist, die sich jetzt in der Krise sozusagen allgemeingesellschaftlich reproduziert, Weichei, Drückeberger, Angsthase und so weiter. Thank you. ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie eben auch aus dem Quellenstudium, was ich für mein Buch gemacht habe, die ganze Geschichte der Hochinstallisierung bis heute zieht sich eben dieser geheime Sozialdarwinismus durch, diese geheime Eugenik, wenn man so will, was uns nicht tötet, macht uns nur noch härter. Und das haben so viele Menschen verinnerlicht, also Kumpels und wirklich super Kollegen und Kolleginnen, die ich sonst also auch nach wie vor schätze, die dann an bestimmten Stellen sagen, naja, also es gibt eben auch Leute, die halten das nicht aus und es ist ja auch nicht gut, wenn wir die immer nur peppeln und immer nur sozusagen die Schwachen da unterstützen. Wir müssen ja auch mal sehen, dass wir hier im Fortschritt, im sozialen Fortschritt, auch im gewerkschaftlichen Fortschritt weiterkommen. Und es ist eine Kultur der Stärke und des sozusagen des Kampfes um das Überleben, was ich sozusagen dann mit erhöhter Stärke bewältige und mich da bewähre in diesem Lebenskampf, und andere, die dann eben untergehen und eben sozusagen vielleicht dann doch insgeheim nicht wirklich lebenswert sind. Und das ist nicht nur etwas, was die Nazis erfunden haben, sondern das ist tief in der Arbeiterbewegung mit verwurzelt. Da gibt es also auch sozusagen theoretische Abhandlungen von Otto Bauer, dem großen österreichischen Sozialisten, und es schimmert auch in vielen Abhandlungen auch bei Kautsky und anderen durch, und es schimmert natürlich auch in Abhandlungen bei Lenin und anderen sozusagen Vertretern dann des Marxismus-Leninismus durch. Und da habe ich mich schon lange mit herumgeschlagen und versucht, auch bei Gramsci, also es ist, obwohl er selber sozusagen eher zu den Schwächeren gehörte, ne? Da habe ich also schon viele, viele merkwürdige und sehr zum Teil also auch sehr grauselige Diskussionen innerhalb der Linken gehabt, die letzten Jahrzehnte, muss ich sagen, weil ich mich lange schon mit diesem Thema beschäftige. Ich habe versucht, das einzuarbeiten, dieser Mythos der Stärke, der Mythos, dass es ein Recht des Stärkeren gibt gegen den Schwachen, dass das alles auch leider Teil der Arbeiterbewegung ist und leider auch Teil der linken Tradition und leider auch Rosa Luxemburg, die mindestens an bestimmten Stellen immer wieder geschrieben hat, wir müssen durch dieses Jammertal hindurch und erst wenn wir die Macht haben, können wir Überlegungen anstellen, was wir anders machen wollen. Und das ist ein historischer Schematismus, eine Abfolge, die natürlich niemals und in keinem Falle zu irgendwelchen positiven Entwicklungen in dieser Welt führen kann. Sondern wir müssen heute überlegen, wie es anders sein muss, bevor wir überhaupt überlegen, ob wir den Staat oder nicht den Staat und wie wir die Macht, vielleicht auch Macht ohne den Staat, irgendwie ergreifen können. Wir brauchen jetzt sozusagen Vorstellungen, wie ein anderes Leben mit und in der Natur, mit anderen Lebewesen, mit anderen Menschen jeglicher Art und Weise, auch den Schwächeren, auch den Kranken, auch der Alten, möglich ist und menschlich möglich ist. Und diese Überlegungen müssen wir jetzt anstellen, ohne die Frage, ob wir je die Macht oder irgendwie die Chance haben, das sozusagen in politische Strukturen zu gießen. Denn wenn wir diesen ersten Schritt machen, wird all das, was politisch sozusagen dann läuft, wir müssen gegen die Faschisten kämpfen oder sonst was, wenn wir da aber keine inhaltliche Vorstellung haben, für was wir kämpfen, ja, wird jeder Kampf irgendwann ins Leere gehen. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Ich versuche nur zwischen zwei Begriffen mit aller Strenge zu unterscheiden. Widerwärtig ist Zuversicht. Richtig widerwärtig ist Zuversicht. Widerwärtig ist Zuversicht, weil das die Übersetzung des abgrundtief bürgerlichen Positive Thinking auf linken Aktionismus ist. Zuversicht ist die Verordnung der bürgerlichen Welt. Ihr kennt alle da ungefähr 100 Kalendersprüche, dass man einmal mehr aufstehen soll als hinfallen und so eine Scheiße. Ihr kennt die ganze Beratungsliteratur zum Thema streng dich an, dann wird was. Das ist ja alle möglichen Psychosen erzeugende Literatur, weil es nicht klappt und die Menschen dann die Schuld auch noch bei sich statt in gesellschaftlichen Strukturen suchen. Erlaubt ist Hoffnung und Hoffnung ist der komplett andere, Hoffnung ist der gegenteilige Begriff von Zuversicht. Das schöne Wort von Walter Benjamin, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben, das drückt aus, dass wir uns alle nicht anmaßen können, in die Zukunft zu gucken und dass bei aller Randständigkeit heute, dass wir den Weg in der Mangelung von Potenzialen, dass wir den Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren nicht wissen, dass das die Hoffnung nicht erloschen lässt, aber die Zuversicht verbietet, denn die Zuversicht ist zugleich Kränkung jener, abgrundtiefe Kränkung jener, auf deren Schultern wir stehen und die ihr Leben in die Waagschale geworfen haben für die Weigerung zu funktionieren oder eben für die Rebellion gegen das Bestehende. Das Problem aber, dass ich changiere zwischen meinem Wunsch, eine bessere, viel bessere, unendlich bessere Welt mit weniger Güterausstoß und Produktivität, jedenfalls gedanklich, utopisch konstruieren zu können, und der Notwendigkeit von immer größer werdenden Reparaturmaßnahmen, die ja einige Autoren sozusagen das Ende von utopischem Denken haben ausrufen lassen, durchaus Autoren, die ich nicht nur missbillige, trifft zu. Die praktischen Fragestellungen. Ich glaube überhaupt nicht, dass man auf dem Wege war, dem autoritären Staat irgendeinen Dienst zu leisten, wenn man zu Papier gebracht hat, die angemessene Antwort des Frühjahrs dieses Jahres wäre tatsächlich gewesen, dass die Menschen sich der verordneten Schizophrenie widersetzen. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Gedanken in der kritischen Theorie der Gesellschaft, der lautet, unter den gegebenen Verhältnissen, nichts Prinzipielles, unter den gegebenen Verhältnissen, denken wir nochmal Klammer auf, im Stande der Unfreiheit, um nochmal den kategorischen Imperativ reinzuschmuggeln. Unter den gegebenen Verhältnissen ist die Reglementierung der Bedürfnisse ihrer Freigabe vorzuziehen. Das ist nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig. Da setzt man sich dem Verdacht aus, Staatshengst zu sein. Ne? Unter den gegebenen Verhältnissen ist die Reglementierung der Bedürfnisse ihrer Freigabe vorzuziehen, schreiben die größten Kritiker der Bedürfnisse wohlgemerkt. Ne? Also schreiben nicht irgendwelche Leute, die sagen, ja lass doch den Menschen so, wie er ist, oder es gibt gar keine falschen Bedürfnisse. Und das bedeutet für mich oft in konkreten Fragen, die ich so furchtbar ungern beantworte, eine Haltung einzunehmen. Der Satz leuchtet euch, wenn wir nicht über Pandemie reden, sofort ein. Es ist besser, dass es Verkehrsschilder gibt als keine, heißt das. Ne? Ich habe Angst vor den Menschen. Ich habe prinzipiell Angst vor den Menschen, so wie sie sind. Es gibt kein linkes Denken ohne ein Zerwürfnis mit den Menschen, wie sie nun mal sind. Das gibt es nicht und das wird zurückgeführt auf das Kapitalverhältnis. Nicht allein auf das Kapitalverhältnis, aber zurückgeführt. Aber dieses Zerwürfnis gibt es und man kann humanistische Postulate nur gegen große Mehrheiten aufstellen. We'll be right back. wie kann es sein, dass Menschen sich immer wieder und immer wieder und viele Menschen sich zerstörerischen Bedingungen unterwerfen? Und dann noch, wenn einer sagt, mach das nicht, Aggressionen gegen genau diesen entwickeln, statt gegen die Verhältnisse, die sie so zerstören. Ja? Aber ich will an der Stelle einfach mal sozusagen das Thema Leiblichkeit unterbrechen und einen anderen Gedanken nochmal aufwerfen zum Thema Freiheit und Bedürfnisse. Und da hatte ich mir eigentlich vorhin schon ein Zitat vorgenommen und das will ich jetzt auch noch lesen, wenigstens eins. Von Max Horkheimer von 1953. Er notiert in seinem Notizbuch Ad Freiheit. Unbedingt richtig ist es, gegen das gesellschaftlich bedingte Leiden anzugehen. Die Beseitigung miserabler, seuchenerzeugender Abwässer ist notwendig. Aber dass die Herren der Glanzpapiermagazine den Menschen einreden wollen, ihre Freiheit bestünde darin, eine immer bessere Toilette zu kaufen, hat die Tendenz, aus einem künstlich geschürten Marktfaktor in individuelle wie Massenzwangsneurose überzugehen, an der die Zivilisation zerfällt. Ja, mit dem Zitat möchte ich das beenden heute.